Was sich hier anhört wie Geräusche in einem Park oder Garten, ist in Wirklichkeit der Soundtrack eines Computerspiels. The Graveyard heißt es, der Friedhof. Im Mittelpunkt des kurzen Spiels steht eine alte Frau. Gestützt auf ihrem Spazierstock geht sie, gebeugt und leicht humpelnd, an Gräbern entlang. Der Spieler am PC lenkt sie in Richtung einer Friedhofskapelle, wo sie sich, ebenfalls Joystick gesteuert, auf eine Bank setzt. Sie könnte nun wieder aufstehen und vom Friedhof herunterspazieren. Aber wenn der Joystick keine neuen Kommandos schickt, wird sie sterben. Dann fällt ihr unter den Klängen eines melancholischen Liedes ihr Stock aus der Hand. Die alte Frau sackt zusammen auf der Parkbank. The Graveyard ist zurzeit Teil einer Ausstellung in Amsterdam. Organisator ist MediaMatic, ein Kulturunternehmen, das sich mit der Entwicklung sozialer Netzwerke im Internet beschäftigt. In einer ehemaligen Bankschalterhalle haben die Medienkünstler ihr Projekt aufgebaut. Ein Dutzend Großfotografien der New Yorker Fotografin Elizabeth Hyatt hängen im Raum verteilt von der Decke herunter. Es sind Fotografien verstorbener Farbiger, die von den Hinterbliebenen mit ihren besten Kleidern und Make-up auf ihre Bestattung vorbereitet wurden. Zwischen den Fotos führt eine Treppe hinab, wie in eine Gruft. Im abgedunkelten Keller steht The Graveyard mit Großbildleinwand, Beamer und Joystick zum Spielen bereit. Das Projekt will etwas in Erinnerung rufen, das in der Internet- und Computerspielgemeinde kaum eine Rolle spielt: den ganz alltäglichen Tod. MediaMatic betreibt auch eine sogenannte Internet-Community. Einige tausend Nutzer haben auf der MediaMatic-Webseite ein Profil eingestellt. Verglichen mit anderen Communities wie Facebook oder StudiVZ sind es nur wenige. Dennoch fiel den Betreibern etwas auf. MediaMatic-Chef Willem Feldhofen: Wir haben auch Tote in unserem Netz. Ja, es passiert einfach, es ist normal, totnormal. Es kann passieren, dass sich Community-Mitglieder plötzlich nicht mehr melden. Und keiner weiß warum. Was soll in so einem Fall eigentlich mit den gespeicherten Daten passieren, fragten sich die Community-Betreiber. Wie soll man etwa darauf reagieren, wenn jemand mitteilt, dass ein Community-Mitglied verstorben sei? Die erste Frage ist, okay, wer sollen wir glauben, wenn jemand uns anruft oder anmailt, sagt, mein Freund ist dort, muss was mit seinem Profil machen. Ja gut, du kannst behaupten, dass dein Freund tot ist, aber wer sagt mir, dass du nicht irgendwie einen blöder Witz machst oder schlechter Witz machst? Und selbst wenn der Tod eines Mitglieds nachgewiesen wird, wer weiß dann, was der oder die Verstorbene sich für sein Online-Profil vorgestellt hat? Dann was soll passieren mit deinem Profil? Willst du da einen Text hinterlassen, die wir dann draufstellen sollen? Soll es überhaupt deutlich werden auf deinem Profil, dass du tot bist? Oder sollen wir es vielleicht gleich vom Netz wegnehmen? Solche Fragen sollten unbedingt rechtzeitig geklärt sein, meint Willem Feldhofen. Die Projektmacher entwickelten deshalb eine Art Online-Testament, das auf der MediaMatic-Webseite ausgefüllt werden kann. Aber es gibt noch einen Hintergedanken. Es kann auch sein, dass du sagen wirst, ja, bei Leben habe ich niemals mich getreut, das zu sagen, aber ich habe dein Teddybär verbrannt, wenn du 5 Jahre alt warst, oder? Ich habe dich immer so geliebt, aber mich nie getraut, das. Oder was für Nachrichten es gibt. Wir hoffen, dass Leute auch solche Sachen schreiben und dann entscheiden, ach, vielleicht soll ich das jetzt gleich mal abschicken, statt warten. Ja, das ist auch eine Art von Bewusstsein kitzeln um diese Fragen. Warum warte ich? Und so zeigt sich, selbst bei der virtuellen Web 2.0-Existenz, die Frage nach dem Umgang mit dem Tod ist eigentlich eine Frage nach dem Leben davor.